Das freie Radio für Stuttgart, der Charis Arts mit den Lino of Raden, die nächsten 3 Stunden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen sich drauf. Diesmal aber kein Drum and Bass. Wir spielen Melotech, Techno, Acid. Genau. Ich glaube, es ist trotzdem sehr gute Musik. Sie können sich freuen auf die nächsten 3 Stunden. Jetzt die erste Stunde, mal ein Einsteiger-Set vom Nino auf Ran und dann ab 23 Uhr 2 Stunden Back-to-Back mit mir, Charis Arts und dem Nino auf Ran. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Code Red im Freien Radio für Stuttgart 99,2, 102,1 und natürlich auch auf Twitch haben wir einen Videostream eingerichtet. Da einfach auf Charis Arts gucken mit Abnahme in Studioqualität vom Mischpult und sogar mit Moderation. Also viel Spaß, Salino auffahren die nächste Stunde und dann ab 23 Uhr back to back. We'll be right back. weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. Thank you. Hier ist Lino Fran von Kreuzlingen, heute bei Code Red in der Sendung mit Charis Arts. Ich spiele jetzt noch bis um 23 Uhr und dann gibt es einen B2B mit Charis Arts und Lino Fran. Freut euch, hört rein, bleibt dabei, bis später.

Thank you. ist das Freie Radio für Stuttgart. Für Code Red, der Charis Arts und der Lino Ofran im Back-to-Back. Wir sind schon in der zweiten Stunde. Die ersten drei Tracks sind schon von mir durch. Jetzt ist der Lino wieder dran. Wir spielen bis um 1 Uhr für Sie. Diesmal kein Drum and Bass, aber auch sehr gute Musik. Nämlich Melotech, Tech House, Acid und vielleicht noch in der letzten Stunde ein bisschen was härter. Mal gucken, wie uns die Laune treibt. Sie können die Sendung natürlich mitverfolgen, nicht nur im Stream, sondern auch im Videostream. Auf Twitch läuft seit über eine Stunde auf Charis Arts in Studioqualität, sogar mit Chat. Ich habe schon ein bisschen was reingeschrieben. Das wird man so beibehalten. Bis um 1 Uhr können Sie da auch die Sendung mitverfolgen. Wir streamen jetzt gerade live aus Kreuzlingen im Studio vom Nino. Bin ich sehr dankbar, hat geklappt, Premiere für uns. Ja, bleiben Sie dran bis um 1 Uhr. Jetzt ist der Dino dran. Ciao. We'll be right back. So, hier ist Lino Ofran. Heute im B2B mit Charis Arts bei Code Red. Wir sind heute bei mir im Studio, streamen von hier aus und sind auch noch auf Twitch zu sehen bei Charis Arts. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt noch ein bisschen mehr wie eine Stunde. Genießt es und viel Spaß. Thank you. Finstere Tanzmusik. it where I'm coming from, baby. Hörer, Sie hören Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin gerade an den Decks, Charis Arts, mit meinen drei Back-to-Back-Tracks. Jetzt gerade läuft schon für mich ein Highlight, diese Sendung. Everyday von Jennifer Cardini im Remix und danach kommt von Purple Disco Machine, Ten Snake, im Original Coma Cat und dann ist der Lino wieder dran, noch bis um 1 Uhr. Im Freien Radio für Stuttgart Code Red und nächste Woche wieder Drum and Bass ab 22 Uhr mit der übrigen Redaktion. Viel Spaß noch mit unserem Back-to-Back-Mix Special aus Kreuzlingen im Livestream. Every day. Every day. Every day. Freies Radio für Stuttgart, Code Red. Ihr hört gerade von Radio Minute im Pixel Extension. Toller Track, habe ich auch schon mal gespielt im Original. Ja, viel Spaß noch bis um 1 Uhr sind wir on air im Freien Radio für Stuttgart. Sondersendung hier mit Dino Orfan im Livestream aus Kreuzlingen nach Stuttgart. Hä? Wir spielen noch bis um 1 Uhr. Das war hier 2 Stunden Back-to-Back im Techno Melo Acid Mix zu zweit und natürlich auch gestreamt auf Twitch, auf Terrace Arts. Kann man auch noch die nächsten 60 Tage anschauen, das Set. Okay, nächste Woche um 22 Uhr wäre wieder Code Red am Samstag mit der Crew. Diesmal dann aber Drum Bass und ich spiele wieder im Dezember. Zur Adventszeit, genau. Jetzt noch bis um 1 Uhr mit uns beiden in Lino von Carousel. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis später. Shout it, look good, book your ass out. Platin-stimmig. Viele Grüße hier nach Hamburg. Ganz toller Track, habe ich auch schon mal gespielt. Natürlich Cyborgs Like Unicorns 2. Original von Bonfante. Viel Spaß noch damit. Lass mal die Sendung eigentlich ausklingen. Ne? Schöner Asset hier von Martin. Thank you.